Muskel noch am besten, denn der 39-Jährige leidet am Tourette-Syndrom. Thank you. Wenn die so wieder dabei. Oh, jetzt kommt mal gestorben, Alter. Der Radlader-Fahrer voll über die Nüte gelaufen.